Haha, es ist wieder soweit. Ah, mit der Kurzform von ach. 10 Hinweise. Eine Person lebt nicht mehr. Jürgen. Ich lebe noch. Hey, du verbreite hier keine falschen Gerüchte. Nein, es ist doch damit gemeint, dass die Person, die umschrieben wird, heute von Jürgen kommt. Oder hast du dir etwa von jemandem die Hinweise schreiben lassen? Ja. Jetzt habe ich einen Moment habe ich gedacht, ich bin nicht mehr und habe es nur selber noch nicht gemerkt. Aber danke, dass wir das klären konnten. Meine Schwester hatte neulich etwas Zeit und war so nett. Oh, und da kommt ja immer Qualität aus dem Hause. Oh ja. Ich habe es diesmal auch auf eine Seite gebracht beim Ausdrucken. Schriftgröße 3. Ja, ist nicht ganz so groß, aber mal gucken. Erstens. Ich wurde im Juni 1938 als eines von 5 Kindern eines Schuhmachers geboren und starb im September 2000. Hatten wir nicht 1938 in der letzten Folge erst? Juppie, hier ist das. Aber du hast recht, 1938 kam in der letzten Folge vor, als Geburtsdatum. Jemand, der so ein Gedächtnis hat wie ich, ne, dass der so scheiße abschneidet bei diesem Spiel hier immer, das ist echt unglaublich. Ja, ich glaube, es ist aber nochmal ein Unterschied, ob du dir kurzfristig Sachen gut merken kannst oder langfristig. Und ob du es gezielt kannst oder irgendwo so Sachen immer aufschnappst. Das war gerade nur ein Glückstreffer bei mir. Also den zweiten, da müsst ihr jetzt ganz stark sein. Der klingt etwas martialisch. Beim Luftangriff auf Dresden im Februar 1945 wurde meine Familie auseinandergerissen. Ich verbrachte meine Kindheit und Jugend in einem Waisenhaus, bis die Familienmitglieder im Jahre 1951 wieder zusammenfanden. Empathie und so, ne? Übe ich nochmal. Ja. Fand ich sehr witzig. Ha. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln. Diese Krausens, ey, die haben es echt im Blut. Was habt ihr denn so im Blut? Außer einem Schmunzeln kann ich dir nichts anbieten. Dann schmunzel doch etwas lauter, dass man wenigstens was hört. Drittens. Die Schule beendete ich 1954 mit gut bestanden. Im gleichen Jahr begann ich eine Lehre als Bauschlosser und arbeitete anschließend als Hilfsarbeiter in diversen Betrieben. Meine wahren Interessen lagen jedoch eher im künstlerischen Bereich. Moment, ist es Konrad Kujau? Es ist Konrad Kujau. Ah. Habe ich noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Was? Hast du nicht Faking Hitler angehört? Hallo? Nein, ich weiß auch gar nichts. Habe ich noch nie gehört. Beides. Also Faking Hitler ist okay, wenn man nicht gehört hat. Oder also wenn du nicht Weiß nur nicht mal, dass ich den Namen, also beide Namen sagen mir nichts. Weder dieser Titel, ich weiß nicht mehr, was das sein soll. Und ich kenne auch den Mann nicht. Klärt mich auf. Nö, ich möchte nicht. Gute Nacht. Aber vielleicht kommst du noch drauf, was er getan hat, anhand der Hinweise, die noch kommen. Er hat ein interessantes Leben geführt. Ja, er hat ein sehr interessantes Leben geführt. 1957 flüchtete ich in den Westen. Damit entzog ich mich den Entmittlungen wegen Diebstahls eines Mikrofons im Wert von 40 Mark. Was? Entmittlungen? Oder hast du Ermittlungen gesagt? Ich meinte, ich hätte Ermittlungen gesagt. Okay, sorry, dann habe ich es wahrscheinlich falsch gehört. Entzog ich mich den Ermittlungen. Ah. Also das hoffe ich zumindest, dass ich das gesagt habe. 4 Jahre später stand ich in der BRD vor Gericht und wurde von einem Schöffengericht wegen gemeinschaftlichen schweren Diebstahls verurteilt. Sag mal, schwerer Diebstahl, ab wie viel Kilo ist denn das? Na, das Mikrofon war dann wahrscheinlich ordentlich schwer, weil so teuer war es ja nicht. Na, das stimmt. Meinen künstlerischen Durchbruch erlebte ich in den 80er Jahren unter dem Namen Fischer. Dominik, hast du den Namen Fischer schon mal gehört? Ich möchte mich jetzt ungern festlegen. Meine spätere Bekanntheit versuchte ich eher erfolglos für eine ist nicht existent. versuchte ich eher erfolglos für eine politische Karriere zu nutzen. Ich bewarb mich vergeblich um einen Landratsposten in Sachsen. Bei der Bundestagswahl 1994 kandidierte ich für die Autofahrerpartei. 1996 stellte ich mich in Stuttgart als Oberbürgermeisterkandidat zur Wahl. Ich forderte, jeden Freitag auffällig gewordene städtische Beamte auf der Treppe des Rathauses öffentlich auspeitschen zu lassen. Ich erhielt 901 Stimme. Ich frage mich, ob die eine Stimme denn noch von dem Typ war, dem es angedroht wurde. Und der war das eigentlich. Das wusste ich jetzt auch noch nicht über ihn, aber das, finde ich, macht ihn noch sympathischer. Apropos Bekanntheit. Dies erlangte ich durch Betrug. Dieser brachte mich auch ins Gefängnis. Von meiner Haftstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten saß ich 3 Jahre ab. Dann wurde ich aufgrund einer Krebserkrankung vorzeitig entlassen. Also das R hast du jetzt wieder herrlich gehabt. Gerade. Herrlich. Das hat mir auch wundervoll. Gedacht. Wunderschön. Ja, ich konnte mich jetzt nicht so auf meine Aussprache konzentrieren, weil ich den Tippfehler in der Zeile on the fly korrigieren musste. Da war ich leicht abgelenkt. Hoho, hat es gemerkt. Weißt du, jetzt fühlt er sich langsam in der Familienreihenfolge in Gefahr gebracht und jetzt halt muss er hier seine Schwester diffamieren. Das ist, ich sehe, was du tust und ich durchblicke es. Ah ja, okay. Oder hast du irgendeinen Rechtschreibfehler gesehen, Philipp? Nein, keinen einzigen. Ich würde sagen, es ist 2-1 hier. Dominik, lenk nicht vom Thema ab. Und das Thema ist, Dominik weiß nicht, wer Konrad Kujau ist. Achtens, ich selbst sah mich als Opfer, als einen Getriebenen, der Versuchung erlegen ist, schnelles Geld zu machen. Ich wurde bedrängt, mir wurde so viel Geld geboten, dass ich einfach nicht widerstehen konnte. Das ist tatsächlich, er ist ein Opfer. Immer noch keine Idee? Pass auf, dann jetzt neunter Hinweis. Ich glaube, andersrum. Ich glaube, interessant ist halt, ob du feststellst, was die Person getan hat. Wenn man den Namen jetzt nicht genau kennt, okay, aber die Person ist halt für eine Sache sehr, sehr bekannt. Das ist schon klar, aber da will ich den Dominik noch drauf drängen. Mhm. Also, keine Ahnung. Pass auf. Ich wäre stark überrascht, wenn das jetzt noch Trude-Herr-Bekanntheitsgrade erreichen würde. Tatsächlich ergaunerte ich 9,34 Millionen D-Mark. Der Verbleib von Teilen des Geldes ist bis heute nicht zweifelsfrei geklärt. Ich finde es ein bisschen schade, dass mein Trude-Herr-Gag komplett untergegangen ist gerade. Ja, ich habe den schon wahrgenommen, aber ich hatte schon losgelesen, deswegen konnte ich nicht darauf eingehen. Ich finde es vor allem wahnsinnig lustig, weil seitdem wir diese Folge mit Trude Herr aufgenommen haben, mir auf Twitter, ich glaube, 10 Erwähnungen Trude Herr, aufgefallen sind. Weil halt Leute mir sowas geschrieben haben, ja, ich will, dass mal an meine Beerdigung ein Lied von Trude Herr gespielt wird, das und das. Ja, eins der besten Lieder aus Köln ist das und das von Trude Herr. Und ich so die ganze Zeit so, okay, es ist keine völlig unbekannte Person, wirklich nicht. Also ich kann dir mit Nachdruck sagen, dass ich nie auch nur ein einziges Mal seitdem drauf gestolpert bin, aber die Folge, okay, glaube ich, schon 10 Mal gehört habe. Echt? Ach, ich finde es schön. Die feiere ich übel. Ja. Aber ja. Wir kommen immer noch vom Thema ab. Ich möchte noch das Licht der Erleuchtung in Dominiks Kopf kriegen, bevor ich hier auflöse. Denk doch mal die 3 berühmtesten deutschen Verbrecher in den 80er Jahren. Was fällt dir dazu ein? Keine Ahnung. Der Dagobert war ja später, oder? Das ist einer, der lebt noch. Genau. Nee, ich habe wirklich Betrug, weiß ich gar nicht. Gab übrigens gerade, muss ich an der Stelle, habe ich das schon in der Hauptfolge empfohlen? Nee, es gibt so einen neuen Podcast von der Sparkasse und Detektor FM. Hast du schon erwähnt? Habe ich erzählt? Naja, da ist nämlich in der 2. Folge Arno Funke zu Gast. Hast du auch schon erwähnt? Ja, okay, ich weiß. Du hast doch erwähnt, dass du ihn angeschrieben hast. Ja, das wollte ich jetzt nicht nochmal erzählen. Ja. Aber er hat sich immer noch nicht gemeldet. Er hat sich immer noch nicht gemeldet. 10. Ich bin der Autor von über 60 angeblichen Hitler-Tagebüchern, die ich dem Stern verkaufte. Die Veröffentlichung begann, ohne das endgültige Ergebnis der bereits angelaufenen Echtheitsprüfung durch das BKA abzuwarten, was einen beispiellosen Medienskandal auslöste. Mein Name ist Trude Herr. Die Geschichte meines Betrugs wurde unter großem Staraufgebot von Helmut Dietl verfilmt. Mhm. Der Oscar-nominierte Film Stonk persifliert die Vorgänge mit sehr genauen Details. Stimmt, Stonk, ja, darüber hätte ich erwartet, dass du drauf kommst. Jetzt, wo ich es lese. Ich finde es so lustig, dass sie, haben sie ihn nicht, nee, warte mal, den Journalisten wollten sie noch mitspielen lassen, ne? Den echten Stonk? Und haben ihn dann aber wieder rausgestrichen, sozusagen so kurzfristig. Ja, da war irgendwas, ja. Genau, also sehr empfehlenswert zu hören. Einfach generell der Podcast Faking Hitler, der geht es genau darum. Der hat zwar manchmal so ein bisschen seine Längen, aber in der Summe, finde ich, ist der echt gut gelungen. Ich meine, dass wir da auch schon drüber geredet hätten, weil ich auch schon mal mich so ein bisschen beschwert habe, dass die da halt den Journalisten zu wenig zu Wort kommen lassen und viel zu viel mit diesen Aufnahmen arbeiten. Aber okay, trotzdem sehr schön, dass ihr beide Faking Hitler hier in den Mittelpunkt stellt und Stonk war ja ein riesen Film damals. Den habe ich wiederum noch nicht gesehen. Okay. Ich könnte mich auch nicht erinnern, dass ich den gesehen habe. Aber vielleicht hat der Trude Herr mitgespielt. Hm. Jetzt haben wir alle unsere eklatanten Wissens- und Bildungslücken hier offengelegt. Vielleicht sollte man einfach mal auf Stopp drücken, bevor es noch peinlicher wird. Ja. Da steht noch, ich bin Konrad Kujau. Aber das. Ah, jetzt, wo du es sagst? Ist jetzt nur noch der Form halber. Sehr cool, vielen Dank. Ja, ich gebe den Dank gerne weiter und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.